auf die Haut. Wir sind eng verbunden und vertraut. Am Lagerfeuer in der Nacht wird diskutiert, gesungen und gelacht. Musik erklingt in der Dunkelheit, Kameradschaft bis in die Ewigkeit. Lasst uns das Glas erheben, auf wahre Freundschaft, auf das Leben, auf bedingungslose Kameradschaft. Zusammenhalt verleiht uns täglich Kraft, ein Spur bei uns am Blut, alte Seelen, Ehren, Freundschaft, jedes hohe Gut. Gemeinsam so vieles erlebt, Neid und Missgunst uns widerstrebt. Schulter an Schulter, Hand in Hand, und eine gemeinsame Liebe, die Heimat, das Vaterland. Denn im Verbund, ja, sind wir stark, Brüder im Geist, aufrichtig bis tief ins Mark. Lasst uns das Glas erheben, auf wahre Freundschaft, auf das Leben, auf bedingungslose Kameradschaft. Zusammenhalt verleiht uns täglich Kraft, ein Spur bei uns am Blut, alte Seelen, Ehren, Freundschaft, jedes hohe Gut. Verbindet. Kampf, Wille und Tat in uns niemals schwindet. Aufrecht wollen wir zueinander stehen. Jede Bruderschaft darf niemals vergehen. Erneuert täglich euer Neid, denn Freundschaft gibt euch Halt zu jeder Zeit. Lasst uns das Glas erheben, auf eure Freundschaft, auf das Leben, bedingungslose Kameradschaft, Zusammenhalt.